Die letzten paar Vorträge, worüber haben wir geredet? Über La ilaha illallah. Und das La ilaha illallah zwei Fundamente hat, oder zwei Säulen. Die erste Säule nennt man Kufr bi Ta'gut, und die zweite Säule nennt man Al-Imanu Billah, Glauben an Allah. Das erste, also Al-Imanu Billah, haben wir erwähnt bereits. Und Kufr bi Ta'gut, wir haben letztens damit begonnen, haben einige Messer erwähnt. Es sind noch ein paar Details geblieben, die wir nicht erwähnt haben. Wir haben gesagt, Kufr oder Ta'gut, ja, das allererste, womit Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen verpflichtet hat, das allererste, die allererste Pflicht ist Al-Kufr bi Ta'gut. Okay? Das allererste, vor dem Gebet, vor dem Fasten, vor dem Hajj, vor dem Zikah, vor dem Dschihad, vor Sadaka, vor Zikr, vor allem, vor Arabisch lernen, vor Kufr bi Ta'gut ist die erste Sache. Okay? Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Okay? In einer anderen Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben jedem Volk einen Propheten geschickt. Betet Allah an und haltet euch fern vom Ta'gut. Meidet den Ta'gut. Ja? Und in der ersten Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und derjenige, der Kufr in Ta'gut macht und Iman billah, so einer hält sich an die festeste Bindung, die nicht reißen kann. Alles? Niemals reißen kann. Wie gesagt, Ta'gut bedeutet was? Wir haben zwei Definitionen erwähnt. Die eine ist, okay, all das, was außer Allah subhanahu wa ta'ala genau angebetet wird. Okay? Und die zweite Definition ist, Ta'gut ist kullu Ta'gut huwa ma tajawaz al-abdu bihi haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ta'gut ist das oder diejenige Sache, mit oder mit der Mensch oder Diener Gottes die Grenze überschreitet, in Bezug, es musste sein, in Bezug auf die Anbetung, okay, Großanbetung, das befolgen, oder die Gehorsamkeit, das Gehorchen, die Gehorsamkeit. Okay. Ta'gut ist also all das, was die Menschen außer Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Ja, egal mit welcher Art von Ibadah. Ja. Oder Ta'gut ist diejenige Sache, mit der Mensch seine Grenzen überschreitet. In Bezug auf was? Auf die Anbetung. Okay? Wie kann der Mensch seine Grenze überschreiten im Anbeten? Okay? Wieso hat Allah einen Menschen erschaffen? Was sind seine Grenzen? Wieso hat Allah einen Menschen erschaffen? Wer weiß das? Nur Hand hoch. Jemand anderer? Aywa. Nur damit er ihn dient. Aywa, dass er ihn anbetet. Also, die Aufgabe eines Menschen, wo ist der Mensch? Da. Ist, dass er Allah anbetet, einzig und alleine. Okay? Wie übertritt der Mensch seine Grenze? indem er die Anbetung jemanden anderen beginnt zu widmen. Dieser jemand andere außer Allah nennt man Tagut. Oder das Befolgen. Wie kannst du deine Grenze überschreiten im Befolgen? Was musst du befolgen? Was hat dir Allah befohlen, dass du befolgst? Koran und Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, Rechtleitung. Okay? Du überschreitest deine Grenzen und beginnst andere Systeme zu befolgen. Anstatt Scharia beginnst du zu befolgen Marxismus zum Beispiel. Oder Leninismus. Oder keine Ahnung, was es alles von diesen Blödsinn noch alles gibt. Okay? Oder wie kannst du bei der Gehorsamkeit deine Grenze überschreiten? Wer will das sagen? Hand hoch, wer es sagen möchte. Wie überschreitet der Mensch seine Grenze? Ja, seine Natur, Allah hat dich dafür erschaffen, das ist deine Natur. Gehorsamkeit. Aber du übertreibst bei dieser Gehorsamkeit, übertretest diese Grenze. Hier habe ich eine Sache vergessen, dass all das, was man außer Scharia befolgt, okay, nennt man Tagut. Okay? Jeden System, außer dem System Gottes, Tabaraka wa ta'ala, nennt man Tagut. Okay? Halas? Bei der Gehorsamkeit, wie übertretest du deine Grenzen? Ja, du gehorchst jemanden. Bei was? Du gehorchst, er befehlt dir, was Allah verboten hat, du gehorchst ihm. Oder er verbietet etwas, was Allah erlaubt hat, du gehorchst ihm. Dieser Mann ist für dich ein? Er ist dein Tagut, ein falscher Gott, den du außer Allah subhanahu wa ta'ala als Gottheit angenommen hast. Merkt euch, diese Definition von Tagut ist sehr wichtig. Wir haben letztens gesagt, Tawagit gibt es viele, viele Sorten. Aber wir haben letztens fünf Sorten erwähnt. An erster Stelle steht Iblis, okay? Iblis oder Shaitan. Okay? Iblis, Shaitan, der dazu aufruft, dass man ihn anbetet, okay? Oder jemand anderen anbetet aus Allah subhanahu wa ta'ala. Wir werden da einige Sachen detailliert erklären, inshallah ta'ala, weil wir letztens fünf Sachen erwähnt haben, okay? Haben wir einige Sachen nicht präzise erklärt, inshallah ta'ala. Okay, das ist die erste Sorte von Arten von Tawagit. Tagut, Einzahl. Tawagit, Mehrzahl. Arten von Tawagit. Es gibt viele, aber das sind Ruasa'uha Khamsa. Fünf große, wichtigste Tawagit. Und alle Arten von Tawagit kann man irgendwo unter diesen fünf Kategorien unterordnen. An zweiter Stelle. Was war an zweiter Stelle? Haben wir voriges Mal aufgeschrieben. Der tyrannische Herrscher. Der tyrannische Herrscher. Da haben wir nur eine Sache. Der das Gesetz Allahs abhängt. Schaut. Der Herrscher. Der tyrannische Herrscher. Schreiben Tyrann mit Y? Ja, Y. R? Doppel N. Doppel N? Ja, tyrannische Herrscher. Der, die Gesetze Allahs änderte. Okay? Das ist eine Sache. Und da gibt es eine andere Sache. Man hakeme bigayri ma anzal Allah. Der Herrscher, Herrscher. Der nicht mit dem regiert. Dem was Allah herabgesandt hat. Herab oder in den Fatawa von Muhammad ibn Abdul Wahhab und in seinen Schreiben, wie zum Beispiel das Buch Wajibatul Mutahdima ala kulli Muslimin wa Muslima Ma'rifatuha, erwähnt er diese zwei Kategorien als zwei verschiedene Kategorien. Okay? Und das ist auch richtig. In unserem Buch Tawhid al-Muyassar erwähnt er nur eine Kategorie. Deswegen sind wir gezwungen, dass wir beide Kategorien entweder einzeln erwähnen oder dass wir sie unter einer Kategorie dazu schreiben. Okay. Dann haben wir geschrieben, der man yadda'i ilm al-ghayb, derjenige, der behauptet, wieso habe ich das groß geschrieben? Das Verborgene zu kennen. Okay. Habe ich der behauptet, das Verborgene zu kennen? Ja, jetzt haben wir etwas. Nur eine Sache, etwas vom Verborgenen zu kennen. Letztes haben wir gesehen. Das Verborgene zu kennen. Egal. Vierte Sache. Man ubida min dunillahi wa huwa radin bi ibadatihi, derjenige, der angebetet wird, und ist damit zufrieden. Okay? Darf ich dazu was sagen? Also? Derjenige, der angebetet wird und nicht damit zufrieden ist, oder nicht zu, der zählt nicht dazu. Der zählt nicht, den kann man nicht Tagut nennen. Und was ist mit diesen Statuen, die angebetet werden oder angebetet worden sind zu Zeiten von Rasul Sassan? Zählen die auch als Tagut? Die Statuen, zu den Statuen sagt man Tagut, weil die Statuen sind in Wirklichkeit Shaitan. Okay? Aber die Menschen. Genau, ein Werk von ihm. Aber die Menschen, die einmal gelebt haben, die Generationen, die später gekommen sind, haben aus nach ihrem Gestalt Statuen gebaut, die kann man nicht Tawagit nennen. Wie zum Beispiel die Leute jetzt beten Jesus an. Natürlich sagen wir, diese Statue, dieser Kreuz und so, das ist ein Tagut von den Christen. Okay? Aber Jesus ist kein Tagut. Er ist nicht zufrieden, angebetet zu werden. Derjenige, den sie anbeten, oder diese Gestalt, der auf dem Kreuz ist, das ist nicht Jesus. Wir haben ein Problem damit. Viele haben damit. Sobald er das sieht, er guckt so, weißt du, irgendwie. Er will gar nicht hingucken, weißt du. Er fühlt sich unwohl, dass man so Jesus, Isa, Islam, den Propheten Gottes, beleidigt. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Salat salam, Lüge ist nie passiert. Jesus wurde nie gekreuzigt, alaihi salam. Wurde er gekreuzigt auf Kreuz, dass er auf Kreuz geschlagen worden ist? Nein, das ist nie passiert. Sie haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt. Das wurde ihnen nur. Ist ihnen so erschienen. Sie haben es geglaubt, dass es geschah, aber es ist nie passiert. Al-Muhim. Also aufgrund des Spieles vom Shaitan sagt man dazu dann Tagut. Tagut, all das, was die Menschen aus Allah anbeten, ist ein Tagut. Halas. Statue ist ein Tagut. Kreuz ist ein Tagut. Grab ist ein Tagut. Okay? Und jetzt diese Sache, dass wir sie ein bisschen verdeutlichen. Fünfte Sache. Was war letztens? Wir haben geschrieben, der dazu aufruft, angebetet zu werden. Okay. Der dazu aufruft, angebetet zu werden. Da können wir was schreiben? Diese Kategorie. Können wir dazu aufschreiben? Zu dieser Kategorie hier. Schau. Der. Was? Derjenige, der dazu aufruft, angebetet zu werden. Dazu aufruft, angebetet zu werden. Oder irgendjemand anderem anzubeten. Zählt auch dazu, oder? Ah ja, aber das ist jetzt... Okay. Wer dazu aufruft, angebetet zu werden. Diese Kategorie können wir zu dieser vierten dazu zählen. Okay? Wir können sie aber auch zu der ersten dazu zählen. Barakallahu fikum. Ja? Aber das werden wir inshallah ta'ala jetzt detailliert erwähnen, damit jemand nicht kommt und sagt, ja, das sind jetzt plötzlich vier Tawagit. Okay? Richtigerweise wäre das die Nummer 3, das wäre die Nummer 4. Okay? Und das wäre die Nummer 4, das wäre die Nummer 5. Und diese Kategorie, die in unserem Buch Tawhid al-Muyassar erwähnt worden ist, könnte man auch dazu und als auch dazu geben. Okay? Derjenige, der angebetet wird und ist damit zufrieden. Oder der Shaitan, der die Menschen dazu aufruft, dass sie ihn anbeten. Der Shaitan, der die Menschen... Der die Menschen... Dazu aufruft, ihn anzubeten. Okay. Gut, Barakallahu fik. Jetzt würde ich mich gerne hinsetzen, weil ich bin endlich am Ende. Ah, Bismillah. Gut, jetzt könnt ihr mitgucken, inshallah ta'ala, und wir erwähnen diese Arten von Tawahid. Detailliert, okay? Tay. Das erste, was Allah, haben wir gesagt, das erste, was Allah von den Menschen verlangt, ist, dass er Kufr in Tagut macht. Okay? Wir haben letztens erwähnt, wie macht man Kufr in Tagut? Sifatu Kufr bit Tagut. Al-Kufr bit Tagut. Wie macht man das? Allah sagt, wir haben zu jedem Volk einen Propheten geschickt. Zu jedem. Okay? Ein Rasul. Nuh a.s. Ibrahim a.s. Isa a.s. Musa a.s. Muhammad a.s. Alle, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, von allen Propheten, ihre Aufgabe war eine. Ja? Welche? I'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Betet Allah an und meidet, haltet euch fern vom Tagut. Okay? Und in anderen Ayah sagt Allah, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ja? Derjenige, der Kufr in Tagut macht und an Allah glaubt. Wie macht man Kufr in Tagut? Erste Sache, an ta'taqida butlana ibadati ghayr Allah subhanahu wa ta'ala wa tatrukaha wa tubghidaha. Kufr bit Tagut an erster Stelle sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass du willst du schreiben oder was? Ja? Dass du überzeugt bist, dass das Anbeten von jeder falschen Gottheit batil ist. Du musst überzeugt sein, dass das Anbeten irgendeiner Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala falsch ist. Batil ist. Ist falsch. Schlecht. Okay? Und dass du selbst das Anbeten anderer Gottheiten verlässt. Welche Gottheiten? Diese Gottheiten, die wir hier erwähnen, das sind alles Götter. Falsche Götter. Götter. Okay? Der Shaitan, Iblis, ist für viele Menschen Gott. Die haben den verfluchten Shaitan für ihre Gottheit, genommen. Ein tyrannischer Herrscher, ein Präsident, der die Gesetze Allahs ändert, führt, was er möchte, rausnimmt, was er möchte, er ist ein Gott, ein falscher Gott, den die Menschen befolgen. Okay? Nehmen wir jetzt irgendeinen Präsidenten, der nicht mit Scharia regiert oder der die Scharia verdreht. Okay? Wenn du ihn für deinen Präsidenten nehmen würdest, okay? Dann würdest du ihn für deinen Gott nehmen. Er wäre dein Gott, Allah nicht mehr. Und du bist dadurch was geworden? Ein Muschrik. Betest einen falschen Gott an. Dann, der Herrscher, der nicht mit dem regiert, was Allah offenbart hat. Du kommst und sagst, mein Präsident ist Kadirov. Ja? Kadirov ist mein Präsident, er ist ein Muslim. Dann bist du ein Kafir. Du bist ein Muschrik, der einen Gott hat. Außer Allah. Allah ist nicht mehr dein Gott, Kadirov ist dein Gott. Verstehst du das, Barakallahu fik? Ich rede über Kadirov, weil ich nicht vorhabe, wahrscheinlich nach Russland zu gehen. Es gibt so viele Tawagit. Aywa. Der arme Kadirov. Nehmen wir jemand anderen. Ja? Karzai. Karzai zum Beispiel. Oh. Ja. Derjenige, der behauptet, das Verborgene zu kennen. Ghaib. Was ist Ghaib? Das Versteckte, das nur Allah kennt. Er sagt, ich weiß, was morgen geschehen wird. Ich weiß, was in 10 Jahren. Er behauptet nur eine Sache, das er kennt. Er ist ein Tagut. Wenn du ihn als solchen akzeptierst und annimmst, hast du ihn als deine falsche Gottheit genommen. Okay? Du musst also überzeugt sein, an erster Stelle, dass alles, das Anbeten falscher Gottheiten falsch ist, Batil ist. Okay? An zweiter Stelle, dass du selbst diese Sache verlässt und dich davor distanziert. Und du musst es hassen. Du musst es verabscheuen. Du musst es verabscheuen, dass die Leute andere Götter rufen außer Allah. Dass sie sagen, ja Hussein, ja Ali, ja Fatima al-Zahra, dass der Ustaz ruft, oh Ustaz, du musst diese Sache hassen. Wenn du es nicht hast, hast du nicht Kufr bittah gut gemacht. Derjenige, der nicht Kufr bittah gut gemacht hat, er hat nicht Iman billah, er glaubt nicht an Allah. So leicht ist das. Und wir werden inshallah noch einige Aussagen von Sheikh Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh Rahim al-Tala erwähnen, ja, aus seinem berühmten Buch Tahkim al-Qawanin. Und keiner allgemein ein Muslim, aber ganz besonders Talib ul-Ilm, einer, der lernt und studiert, darf sich dieses Buch nicht entgehen lassen. Tahkim al-Qawanin von Sheikh Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh, der frühere Mufti, er war Mufti von Saudi-Arabien zu der Zeit von Abdulaziz, wo Saudi-Arabien ein Dorf war. Die Häuser waren aus Lehm, aus Gatsch. Es gab keine Asphalt, gar nichts. Okay? Dieser König Abdulaziz, Vater von dem heutigen König, hat einen französischen Ingenieur gebracht nach Riyadh, okay? dass er sich das ganze Bild macht von den ganzen Ortschaften und sowas, dass er circa ungefähr ein Ingenieur, dass er ihm sagt, wie er die Straßen aussehen sollen, was die konstruieren halt die Stadt, wie sie gebaut wird. Weil da zu dieser Zeit hat begonnen Erdöl richtig, was der wurde richtig, richtig modern, was der. Ja? Und die hatten es. Geld kommt von allen Seiten. Okay? Und er hat gesagt, ich brauche aber eine hohe Stelle, an die ich klettern muss, von wo ich das sehe. Und in Riyadh gibt es keine Berge. Okay? Das ist, er hat gesagt, kein Problem, unsere Moschee, die große Moschee, du kannst auf die Minare gehen und von oben gucken. Und in dieser Moschee war Mohammed ibn Ibrahim Imam. Ja? Und er war Mufti. Und er war Qadi. Und er hat gesagt, nein, wallahi, dieser Kafir wird auf keinen Fall in die Moschee reinkommen. Abdulaziz sagt, er wird reinkommen, er muss, das ist Maslaha. Okay, das ist Nützen für uns, alle Muslime. Er hat gesagt, er wird nicht rein. Wenn er reinkommt, verlasse ich die Stadt. Ja? Er hat gesagt, er wird doch reinkommen. Er hat gesagt, okay, er soll reinkommen. Ist zu nach Hause gegangen, hat seine Familie, seine Frau, seine Kinder genommen und hat Hijra gemacht aus Riyadh, Richtung Uneisa. Nein, Richtung Dir'iyya, das ist die Stadt, in die Mohammed ibn Abdul-Wahhab geflüchtet ist damals, zum ersten Mal, als er sich mit Mohammed Ali Saud, Imam Mohammed, getroffen hat, damit sie zusammen gegen Schirk kämpfen. Nicht so wichtig. Er hat nicht einmal die Stadt verlassen. Die Berater von König Abdulaziz sind zu ihm gekommen und gesagt, wenn der Mann jetzt die Stadt verlässt, wirst du deine Macht verlieren. Du wirst die Macht verlieren. Die Leute werden diese Wahhabiten, die werden dich stürzen. Okay? Deswegen hol ihn zurück. Und der ist extra persönlich gegangen und hat gesagt, der Kafir, der Franzose wird nicht auf die Minare raufkommen, geh nicht. Wäre er da gegangen, alas, hätte er König Abdulaziz fertig gemacht. Okay? Al-Muhim, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Konzentrieren wir uns wieder auf unsere Vorträge. Aywa, das war eins. Zweite, entukefire ahlaha. Zu Kufr bittagut. Allah verpflichtet dich. Wer nicht Kufr bittagut macht, ist kein Muslim. Wer nicht Kufr bittagut macht, wer den Kufr in den Tagut nicht macht, er glaubt nicht an Allah. Die erste Sache haben wir gesagt, zu Kufr bittagut gehört, dass du alles andere, was die Menschen anbeten, dass du das für falsch erklärst, dass du es selbst verlässt und dich davor distanzierst und dass du es verabscheust. Dass du es verabscheust. Zweite Sache, en tu kefir ahlaha, dass du diejenigen, die das machen, die die Tawagit anbeten, falsche Gottheiten anbeten oder irgendeine Ibadah jemand anderen widmen außer Allah subhanahu wa ta'ala, dass du sie zu Kuffar erklärst. Das musst du machen. Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Du musst diese Leute zu Kuffar erklären. Die Leute, die Gräber anbeten. Die Leute, die Kreuz anbeten. Die Leute, die Ustase anbeten. Die Leute, die Steine anbeten. Die Leute, die Bäume anbeten. Die Leute, die lebendige Menschen anbeten, im Sinne, dass sie sagen, ich akzeptiere sein Gesetz und ich will sein Gesetz und ich kämpfe für sein Gesetz und sein Gesetz ist okay. Ja? Du musst ihn zu Kafir erklären. Du hast keine andere Wahl. Okay? Allah verpflichtet dich. Der Barik hat Allah damit. Und dass du diese Leute für deine Feinde nimmst. Die sind nicht deine Freunde und nicht deine Brüder. Sie können niemals deine Freunde und Brüder sein. Wenn das dein Vater ist, zum Beispiel, der einen Ustas anbietet, dann muss man sich ihn zum Feind nehmen? Natürlich, auf jeden Fall. Er ist dein Feind und er ist ein Kafir. Dein Vater, der einen Ustas anbetet und den Ustas ruft, Ustas, gib mir dies, Ustas, gib mir das, Ustas, mach für uns Fürsprache bei Allah oder lege ein gutes Wort ein für Allah. Ich weiß nicht, welche Gebete sie alles noch machen. Sie machen viele, viele blöde Sachen. Das heißt nicht, dass du auf ihn losgehen sollst oder so. Nein, nein, du gehst nicht auf ihn los. Aber du musst das, was er macht, für falsch erklären, für schlecht erklären. Du musst dich von dieser Sache distanzieren. Du musst diese Sache, was er macht, hassen. Und du musst ihn zu Kafir erklären. Und du musst ihn für deinen Feind erklären. Du hast keine andere Wahl. Was ist der Beweis dafür? Ibrahim a.s. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Ihr habt das beste Vorbild. Vorbild bedeutet was? Dass du jemanden für besser als dich selbst hältst. Und dass du ihm in dieser Sache folgst. Wenn du zum Beispiel, eine logische Sache, wer zum Beispiel einem Fußballer folgt, er kleidet sich wie Ronaldinho, oder wie heißt dieser? Ronaldinho ist schon alt, der ist. Ja? Romario war früher der Beste. Ja? Den gibt es nicht mehr, ist wahrscheinlich krepiert, diese Ratte. Al-Muhim, du hast einen Fußballer, du machst die gleiche Frisur wie er. So, weißt du, so. Okay? Oder irgendein Boxer. Oder irgendein Schauspieler. Oder irgendeinen. Du siehst ihn und machst ihm nach. Das ist unmöglich, außer wenn du ihn besser als dich selbst hältst. Okay? Du denkst, er ist besser als du. Deswegen machst du die gleiche Frisur wie dieser Schauspieler. Deswegen redest du wie Robert De Niro. Weißt du? Weil du redest wie Robert De Niro und machst so und weißt du, dieser ganze Mist, weil du glaubst, er ist besser als du. Deswegen sagt Allah, euer bestes Vorbild, der besser ist als ihr. Und den solltet ihr als Vorbild, Beispiel nehmen, ist wer? Ibrahim a.s. und die mit ihm zusammen waren. Wir reden jetzt von Tawhid, von dieser Sache, von Tawhid, von Kufr, von Schirk, von Iman. Ithqalu li qawmihim. Ibrahim und diese Gruppe von Mu'minin, eine kleine Gruppe, sie sagten in ihrem eigenen Volk, inna bura'a'u minkum. Wir sagen uns von euch los. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Und wir sagen uns los von dem, was ihr außer Allah anbetet. Keferna bikum. Wir haben Kufr in euch gemacht. Das bedeutet, ihr seid für uns Kuffar, ihr seid keine Gläubigen. Wabada bainana wa bainakum al-adawa. Zwischen uns und zwischen euch hat Feindseligkeit begonnen. Wal-Baghda und Hass. Abadan. Und das wird immer so dauern. Hatta tu'minu billahi wahde. Bis ihr nur Allah einzig und alleine anbetet oder nur in Allah einzig und alleine glaubt. Okay? Versteht ihr das? Barakallahu fikum. Iman ist ja Ta'at. Tu'minu, wenn jemand sagt, ich glaube an Allah. Was fällt das Erste einem Sunni, einer der richtige Akida hat, Ahli Sunnah wal Jamaah, das Erste, was dir einfällt, ich glaube an Allah, was? Die Tat, barakallahu fikum. Iman, ich glaube an Allah, bedeutet, ich bete Allah an. Ich tue Taten mit dem Körper. Und nicht nur, ich glaube mit meinem Herzen, dass es Allah gibt. Christen glauben auch, dass es Allah gibt. Juden glauben auch, dass es Allah gibt. Wie nennen jüdische und arabische Christen? Arabische Christen. Wie nennen sie Allah subhanahu wa ta'ala auf Arabisch? Allah. Ja, Allah. Allah sagen sie. Allah. Ja, wenn du diese Kopten zum Beispiel, diese Kuffar aus Ägypten, la'anahumullah, und andere Christen, arabische Christen, wenn du dir anhörst, wie sie ihre Gebete machen, ja, auf Arabisch, du glaubst, er singt irgendeinen Nasheed. Er singt irgendwas, ja Allah, und irgendwas, und, aber natürlich, sie erwähnen da noch Geister und Heilige, keine Ahnung, und irgendein Plätzchen, weißt du. طيب ايوه زكت محمد ابن عبد الوهاب التواقيت كثيره ورؤوسها خمسه تواقيب gibt's viele aber fünf wichtigste رؤوس wie sagt man رؤوس köpfe führer dann sagt er الاول die erste art الشيطان الداعي الى عباده غير الله der شيطان der dazu aufruft dass man jemand anderen anbetet außer Allah entweder ihn oder irgendwas anderes شيطان ist ein داعي der دعوه macht was bedeutet دعوه Aufruf. Er ruft, er macht Dawa mit den Menschen, dass sie ja nicht Allah anbeten. Nur ja, bete, wenn du willst, dann nur nicht Allah. Ja? Subhanallah. Okay? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich werde inshallah ta'ala die Aya aufschreiben, damit ihr wisst, wo sie ist, und dann könnt ihr selber die Aya lernen. Für die, die inshallah ta'ala lernen wollen, natürlich. Okay? Ich weiß, nicht jeder ist für Lernen, aber die, die dafür. Die Allah dazu rechtleitet, Talabatul Ilm zu werden, denen hat Allah subhanahu wa ta'ala im wahrsten Sinne des Wortes das Beste gegeben, was Allah jemandem geben kann. Okay? Barakallahu fikum. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Alam ahad ilaykum ya bani Adam, alla ta'budu shaitan. Habe ich euch nicht vorgeschrieben oder befohlen, O Söhne Adams, Allah ta'budu Shaitan, habe ich euch denn nicht was verboten? Habe ich euch denn nicht verboten? O Söhne Adams, la ta'budu Shaitan, betet nicht den Shaitan an. Innehu lakum aduwwun mubin. Er ist euer wahrer Feind. Aywa, Bismillah. Yasin. Sura Yasin, Aya 60. Nein, Sura 60. Schreibt euch das auf, dann lernt ihr es auswendig, dann wisst ihr es. Tay barakallahu fikum. Aywa. Kannst du auch die Aya schreiben von Ibrahim, das er vorliegt ist? Inshallah, ta'ala werden wir machen, barakallahu fikum. Kein Problem. Stimmt sich? Von mir aus, ich habe nichts dagegen. Taib. Hallo. Jemand läutet sein Handy. Ist das vielleicht meins? Egal. Wo sind wir stehen geblieben? Bei der zweiten Art von Tagut. Al-Thani, die zweite Sorte. Also da gibt es nicht viel, also inshallah ta'ala, zu erklären. Außer, dass Sheikh hier sagt, فَالْأَوَّلْ هُوَ أَخْبَثُهُمْ وَرَأْسُهُمْ الْأَكْبَرْ Die erste Sorte von Tagut. Und das ist die schlimmste. Okay? Das ist die schlimmste und das ist der große Kopf aller Tawagit. الشيطان لأنه الله der verfluchte Teufel والشيطان يطلق على إبليس وعلى كل متمرد آت من شياطين الإنس والجن und das Wort Shaitan verwendet man für Iblis und für jeden anderen Shaitan egal ob er sich um den menschlichen Shaitan handelt oder den Shaitan von Jin okay, weil es gibt zwei Arten von Shaitan Menschen-Shayatin und Jinn-Shayatin. Mensch-Shaitan, er ist ein Shaitan. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Zwei Sorten von Shaitan gibt es. Shayatin, Jinn. Die unsichtbaren Shayatin. Ist Shaitan, er fließt, kommt in deine Gedanken durch das Blut und tut dir Sachen einflüstern und so weiter und so weiter. Okay? Und dann gibt die Shayatin und Ins. Shayatin unter den Menschen. Ein Mensch, aber Shaitan. Okay? Merkt euch das, Barakallahu fikum? Dass du dich nicht betrügen lässt und sagst, ja, wir sind alle Menschen. Nein, sind wir nicht. Ihr seid Shayatin. Ja, wir sind Menschen. Und ihr seid eine andere Spezies. Shayatin. Teufel. La hawla wa la quwwata illa billah. Walakin al-muradu huna Iblis, al-Khabith, al-Da'i ila ibadati ghayrillahi bikulli ma amkanahu min quwwa wal-wasila. Hier ist natürlich, wer gemeint? Der Iblis, der Shaitan von den Jinn, okay? Der dazu aufruft, die Menschen, dass sie jemanden anderen anbeten aus Allah subhanahu wa ta'ala, oder dass sie unterlassen, das Anbeten von Allah, dass sie das unterlassen, mit jeder Kraft und mit jeder Wesila, mit jedem Mittel, mit allen Mitteln versucht der Shaitan den Menschen davor abzuhalten, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Diese Sache ist sehr wichtig. Diese Sache ist das Wichtigste, was ein Muslim wissen muss. Aber sie ist nicht das Einzige. Ja? Wisst ihr, Barakallahu fikum, dass sobald du eine richtige Akide hast, das wird sich sofort auf dein Akhlak auswirken. Du wirst kein Trottel bleiben wie der von gestern. Verstehst du? Heute habe ich einem Bruder erzählt, Brüder, Mashallah, er hat vom Islam Bart genommen und Hosen und kurze Hosen, meine ich. Und, ja? Aber alles andere hat er von Jahiliyyah. Das Gehen, das Reden, ja? Alles andere, diese ganze Inventar vom Kaffeehaus. Er sitzt wie im Kaffeehaus. Ja? Er trinkt, als wäre er im Kaffeehaus. Er benimmt sich. Das ist nicht Islam. Du musst Kaffeehaus Lebewohl sagen. Du musst Diskothek Lebewohl sagen. Du musst der Straße und dem Straßenbenehmen Lebewohl sagen. Du musst deinen Freunden, die nicht Allah gehorchen, die nicht Koran und Sunnah praktizieren, Lebewohl sagen. Wir sind keine Freunde mehr. Ja, aber wir sind Nachbarn, die sind geboren in der gleichen Stadt. Wir gehen getrennte Wege, ich kenne dich nicht. Ja? Du bist mein Cousin, ich kenne dich nicht. Allah, das war's. Ich bin ein Muslim und du bist, keine Ahnung, sei was du möchtest. Sei ein, keine Ahnung, ein Marsbewohner. Mir ist egal. Wir gehen getrennte Wege. Du musst dich lossagen von allem, was Jahiliyyah ist. Okay? Aber wir, Allah muss dann, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Dann sagt der Sheikh, al-Thani, die zweite Sorte, al-Hakim, al-Jair, al-Mughayyir li ahkam ilahi ta'ala. Der tyrannische Herrscher, der die Gesetze Allahs ändert. Ist das gut geschrieben? Ändern? Verändert. Wo sind diese deutschsprachigen? Bismillah. Verändert. Ändert oder verändert? Ver? Mit Umlaut. Halas, halas, Ver? Ändert. Verändert. Verändert. Was? Verändert. Große der Brille, Shaban. Ja. Und der Beweis dafür ist die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagt: Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Siehst du nicht diejenigen, die glauben, sie denken, sie würden an das glauben, was dir offenbart wurde und was dir offenbart ist und was vor dir offenbart wurde. Sie wollen, dass der Tagut unter ihnen richtet. Der Tagut, sagt Allah, Tagut. Dass er in ihrem Fall richtet. Aber ihnen wurde befohlen, dass sie Kufr in diesem Tagut machen. Was haben wir gesagt, ist Kufr? Distanzieren von dem Tagut. Dass du ihn für Kafir erklärst. Dass du die das wollen und befolgen, Kuffar sind, dass du das für falsch hältst, dass du es hasst, dass du es... Und du kommst und sagst, ja, ich will dein Gesetz, ich akzeptiere, dass du der Richter bist, ich akzeptiere, dass du die Uneinigkeiten schlichtest mit deinem Gesetz. Allah, wakad umiru yakfurubi, ihnen wurde aber befohlen, dass sie sich von ihm distanzieren. Wa yuridu shaitanu an yudillahum dalalen ba'ida, wahrlich, der Shaitan will sie in eine weite Irre führen. Okay, An-Nisa, Sura 60. Okay? An-Nisa, Haya, nicht Sura, Haya. Haya 60. Dass das 60 ist und das 60 ist, ja, kommt ja nicht auf die Gedanken, dass ihr sagt, oh, alle meine Haya sind 60. Ja. Das hat sicher ein Zeichen und so. Und dann, Allahu Alam, tut man. Ja? Taib. La hawla wa la quwwata illa billah. Taib. Zusammengefasst. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Sie wollen, diese Munafikin. Okay? Yaz'umu bedeutet, du glaubst, es ist etwas, aber es ist nicht so, wie du denkst. Du täuschst dich, du lügst dich selbst an. Okay? Das ist falsch. Okay? Allah sagt über diese Kuffar, diese Munafikin, die glauben, die sagen, ja, wir glauben an das, an Koran, was Mohammed offenbart worden ist. Und wir glauben an die früheren Bücher. Gibt es heute nicht solche Leute? Sie sagen, ja, wir glauben an Koran. Wir glauben an das, was Mohammed offenbart worden ist. Und wir glauben an die früheren Bücher. Wir glauben an Taurat und Injil und Zabur und Suhuf Ibrahim. Und wir glauben an alle Offenbarungen Gottes. Aber sie wollen, dass der Tagut richtet. Yuridunen yetehakem oder Tagut. Sie wollen sich beim Tagut richten lassen. Sie wollen, dass der Tagut in ihrem Fall schlichtet. Wakat umiru yakfurubi. Allah hat ihnen befohlen, dass sie sich von ihm distanzieren. Dass sie es Kufr in ihm machen. Dass sie ihn hassen, zu Kufr, dass sie die Tat zu Kufr erklären. Okay? Manchmal wird man eventuell gezwungen, so etwas zu machen. Gezwungen, du wirst gezwungen. Keiner fragt dich. Die schnappen dich, legen dir Handschellen, bringen dich zu dem Richter. Was willst du machen? Okay? Aber, wenn du im Herzen glaubst, dass dieser Tagut das Recht hat, zwischen den Leuten zu urteilen, du sagst, du bist richtig, du bist falsch, wir nehmen jetzt das Gesetzbuch, bla bla bla, das britische Gesetz in Bezug auf das und das. Wenn du glaubst, dass es erlaubt ist, dann bist du Kafir, auch wenn du es nicht machst. Auch wenn du es nicht machst, wenn du glaubst, dass es wäre erlaubt, ist es Kufr. Wa ya'zan billah. Wa yuridu shaitan, dann sagt der Sheikh, lerne al-Kufr bi tagut ruknu tawhid. Kufr in den Tagut ist ein Fundament, eine Säule des Tauhids. فَإِذَا لَمْ يَحْسُلْ هَذَا رُكْنْ لَمْ يَكُنْ مُوَحِدًا. Wenn er diesen Rukn nicht erfüllt, Kufr bittagut, wenn er den nicht erfüllt, ist er kein Muwahid, kein Muslim. وَمَنْ لَمْ يَكْفُرْ بِتَاغُوت لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Und derjenige, der nicht Kufr in Tagut macht, so einer glaubt nicht an Allah. Dann sagt Allah, وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُدِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا بَيَّنَ تَعَالَى. Also Tafsir. بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ تَهَاكُمْ إِلَى تَاغُوتِ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ وَيُزَيِّنُهُ. Allah erklärt uns in dieser Aya, und der Shaitan will sie in die Weite irre führen. Im Tafsir dieser Aya wird erwähnt, Allah erklärt in dieser Aya, dass das Tahakum, dass das Richten lassen oder Richten beim Tagut, von denen, also zu den Sachen gehört, zu der der Shaitan aufruft und sie den Menschen verschönert. Okay? Geh zu Tagut. Wenn du gehst zu Mohammed, er wird wahrscheinlich urteilen und man wird dich auspeitschen öffentlich oder man wird dir dein Vermögen wegnehmen. Geh zu Ka'b ibn Ashraf. Ka'b ibn Ashraf, er lässt sich, er ist bestechlich und er ist sehr weise und er ist sehr klug. Ein Munafik, ein angeblicher Muslim. Munafik ist ein Kafir, der seinen Kufr im Herzen versteckt. Aber äußerlich, er hat Bart und betet und Mashallah, tabarakallah. Ja? Er und ein Jude, sie haben sich gestritten. Okay? Wegen Geld und wegen welche Sachen. Und dieser Jude hat gesagt, gehen wir zu Mohammed. Obwohl er nicht an Mohammed glaubt, als Prophet, alaihi salatu wasalam. Aber er wusste, er regiert, er urteilt. Er schlichtet gerecht. Und dieser Munafik hat gesagt, nein, gehen wir zu Ka'b ibn Ashraf. Versteht ihr das, barakallahu fikum? Jetzt streitest du mit deinem Bruder, und dein Bruder sagt, halas, wir gehen inshallah zu einem Sheikh und er soll mit Koran und Sunna zwischen uns die Sache schlichten. Wenn ich schuld bin, nach Koran und Sunna, ich nehme die Schuld auf mich. Wenn du bist ein Muslim, du musst die Schuld auf dich nehmen, wenn du an Koran und Sunna glaubst. Und er kommt und sagt, nein, ich will nach tschetschenischem Gesetz. So einer ist Kafir von oben bis unten. Wenn jemand kommt und sagt, nein, ich will nach unsere albanische Bräuche. Kanun albanische. So einer ist kein Muslim. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Jemand kommt und sagt, nein, wir nehmen das französische Gesetz. Das ist so weise, so je t'aime, so schwul, dieses Gesetz. Allah, nehmen wir dieses Gesetz. Ist es nicht? Wenn jemand sagt, es ist gut, schwul zu sein, dann ist es wirklich, er ist selber wirklich schwul. Stimmt das? Es gibt irgendwie ein Gesetz, man darf nicht so sagen, dass schwul nicht gut ist. Angeblich. Gibt es so ein Gesetz, also sie wollen es einführen, man darf nicht sagen, schwul ist nicht gut. So weit sind wir schon. Ja, so weit sind wir schon, ja. Ja, Rabbi, ja, Rabbi. Aywa? Vielleicht sollten wir erwähnen, dass es egal ist, ob man einen Bruder anzeigt oder ob man einen Kafir anzeigt. Das ist jetzt natürlich eine andere Sache, natürlich, das ist eine wichtige Sache. Okay? Nur, solche Details erwähnen wir den Brüdern ohne diese ganzen Sachen. Warum? Weil die Kuffar sind übel und nutzen das aus. Okay? Und sie nützen es bereits aus, weißt du? Und du kannst dich nur auf Allah verlassen und Allah subhanahu wa ta'ala die Sache überlassen und das auf schönste Art und Weise, wie es Allah einzig und alleine gebührt, dass du die Sache, tu awiluha, wie sagt man das, ta'wil, tafsir, erläuterst, dass du, was? Was hast du gesagt, erläuterst? Erläuterst, zum Beispiel dir jetzt, keine Ahnung, ja? Zum Beispiel. Nimmst du mir irgendein Beispiel von diesen Mesalim, die wir tagtäglich sehen? Ungerechtigkeit. Nenn mir irgendeine Ungerechtigkeit, die dir zustoßen kann. Du fährst mit Auto. Du fährst, das ist mir passiert. Ja? Vor 2 Wochen. Ich fahre und ein Kafir, ein Stinkerter, fährt mit Auto und fährt mir rein. Okay? Er ist 100%ig schuld. Wir bleiben stehen, er bleibt stehen. Ich sage, ja, du bist mir ins Auto. Er sagt, nein, das ist nicht. Ich sage, du bist aus dem Parkplatz rausgefahren und bist in mein Auto geknallt. Du bist schuld. Also, was regst du dich auf? Das passiert tagtäglich, das ist ja keine große Sache. Wir füllen so einen Unfallbericht, schicken an die Versicherung und der Rest wird geklärt. Das ist kein Problem, das ist eine einfache Sache. Ja? Nein, ich sage, okay, dann rufen wir die Polizei. Sie wird das und Protokoll, wisst ihr, was passiert ist. Ist ja auch kein Problem. Ist ja nicht der Haken, okay? Sie müssen nur festlegen, was geschehen ist. Aber nicht richten zwischen uns, okay? Das ist eine Sache von Versicherung, wie auch immer. Er sagt, na, ich habe keine Zeit, ich muss gehen. Da ist er gibt mir seine Telefonnummer. Da hat er sich selbst in den Bein geschossen. Ja? Und ich gebe ihm meine Telefonnummer. Und wir machen uns aus, dass wir uns anrufen, dass wir das regeln mit der Versicherung. Sowas. Sofort auf der gleichen Stelle fährt dieser Kafir zur Polizei und zeigt mich an, ich hätte Fahrerflucht begangen. Ich denke mir, wie tief muss man sinken, um so etwas zu machen, zu behandeln. Ich würde es nie so etwas machen. Wenn ich dir verspreche, ich rufe dich an, Allahu Akbar. Aber keine Ehre, keine Männlichkeit, keine, einfach, A'udhu Billah. Müll. Najasa, Allah, im wahrsten Sinne, Najis, im wahrsten Sinne des Wortes. Allah muss dann, Al-Muhim, dir passiert was, man zeigt dich an, du bekommst eine Strafe, wenn du Fahrerflucht begangen hast und sowas. Wie hat ein Muslim diese ganze Ungerechtigkeit, die ihm zugestoßen ist, wie hat ein Muslim sie zu erleuchten? Ja? Wie? Ja? So, wie es Allah gebührt. Weil wer ist derjenige, der lenkt mit diesen ganzen Ereignissen, mit diesen ganzen Zusammenstößen auf dieser Welt, mit diesen ganzen Problemen? Wer ist derjenige? Es passiert nichts außer mit Allahs Weisheit. Allah macht keine Dummheiten, wa'yazan billah. Alles ist weise. Weise Weisheit, die wir mit unserem kleinen Gehirn und Verstand niemals begreifen und erreichen können. Mit seinem Wissen. Nichts geschieht, dass Allah es nicht weiß. Ja? Nichts geschieht, dass Allah es nicht erlaubt hat, dass es passiert. Ja? Und nichts geschieht, außer Allah hat es erschaffen. Die Tat selber, das Ereignis hat Allah erschaffen. Er ist ihr Schöpfer. Ja? Und du als ein Muslim sagst, Allahu Akbar, Qadar Allahu ma sha fa'al. Wenn Allah etwas will, dann macht er es. Ja? Und ich bin ein Niemand, ich bin ein Staubkorn. Was Allah subhanahu wa ta'ala was? Ja? Dient und über Allah die schönste Meinung hat. Die beste Meinung. Aber bei uns ist es so, wir sind, unsere Köpfe sind voller, weißt du? Ja? Dunya, Iman ist schwach. Und wir beginnen sofort, warum und wieso ist mir das passiert und dies und das. Anstatt dass man sagt, Alhamdulillah, Qadar Allahu ma sha fa'al. Ja? Was sagt dieser Sahabi zu seinem Sohn? Ja? Du musst überzeugt sein, dass das, was dich getroffen hat, konnte dich niemals verfehlen. Und du musst überzeugt sein, dass was dich verfehlt hat, es hätte dich niemals treffen können. Ja? Solltest du sterben und du hast nicht diese Akida, ja? Was ist mit dir? Du wirst niemals im Paradies kommen. Versteht ihr das? Barakallahu fikum. Deswegen, wie gesagt, diese Sachen sollte man inshallah ta'ala den Brüdern erklären. Ja? Weil wir sind nicht, diese Dunya sollte uns wurscht sein, barakallahu fikum. Okay? Ja? Derjenige, der Dunya will, Allah wird ihm die Dunya geben. Ja? Allah verspricht das. Derjenige, der Dunya will, Allah wird ihm diese Dunya geben. Ja? Aber wir wollen ja nicht die Dunya, sondern wir wollen für Dunya hasana wa fil akhirati hasana. Wir wollen in dieser Dunya gut und in der nächsten Welt auch gut. Verstehst du das, barakallahu fikum? Was ist das Gute für dich in dieser Dunya? Ja? Na, von Rechtleitung, das, wir reden von Dunya. Was ist in Dunya das Gute für dich? Von der Dunya? Ha? La, Ilm gehört nicht zur Dunya. Ilm gehört zur Din. La. La. Von Dunya, das Gute ist das. La. Ha? Das, was für dich genug ist. Das, was... Ha? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Ha? Für, zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala hat einige Muslime sehr reich gemacht. Osman radiallahu anhu war sehr reich. Ha? Weil dieser Reichtum, das ist gut für Osman, das ist für ihn das Beste. Ha? Was soll er machen? Er ist reich. Soll er sich jetzt... Na, er kann nicht. Auch wenn er dieses Geld wegwerfen würde, es würde noch Neues kommen. Es kommt von Allah. Abu Huraira hatte gar nichts. Er war der Ärmste von allen Sahaba, er hatte nichts. Ha? Weil das gut für Abu Huraira ist. Ha? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Was ist Hasana, was ist das Gute für dich in dieser Dunya? Ha? Das, was gut für dich ist. Ha? Das, was dir genug ist. Du, Alhamdulillah. Ha? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Ha? Wenn du so viel bekommst, dass dich diese Dunya kaputt macht und die macht aus dir einen schlechten Menschen oder einen schlechten Muslim oder wa'yazim billah, sie macht aus dir einen Sünder oder was noch schlimmer ist, einen Kafir, dann ist dieses Vermögen für dich sehr, sehr schlecht. Auch wenn es viele Nullen hat, 0, 0, 0, 0, 0, wie viele Nullen gibt es da? Das ist für dich schlecht, okay? Aber wenn dieses Geld aus dir einen besseren Menschen, einen besseren Mu'min macht, Allahu Akbar, dann sind diese Nullen egal wie viele, okay? Das auf der anderen Seite genauso viel, okay? Du bist arm, arm, arm, aber diese Armut hat aus dir, Allahu Akbar, einen wahren Mu'min gemacht, subhanallah. Ha? Dann sagen wir, diese Armut ist für dich gut. Deswegen bitte Allah, subhanahu wa ta'ala, dass er dir das gibt, was für dich gut ist. Ha? Dass deine Dunya und dein Iman, dein Din, deine Religion, dein Din und deine Dunya, dass sie nicht in... Ha? Widerspruch sind, sondern dass sie sich einander anpassen. Ha? Dass du die Dunya hast, Alhamdulillah, das, was für dich gut ist, und dass du die Akhira hast, auf beste Art und Weise. Verstehst du das, barakallahu fikum? Auf der anderen Seite sagt der Prophet, inna min ashqil ashqiya, der Unglück von den Unglücklichen, der Unglücklichste, okay, man jama fihi oder alayhi fakru dunya wa azabul akhira, die Unglücklichsten von den Unglücklichen sind die, bei denen zwei Sachen zusammenkommen. Armut in dieser Dunya und Strafe Yomul Qiyamah. Er war in dieser Dunya ein Nichts und Yomul Qiyamah kommt in Jahannam. Das Schlimmste kann wirklich einem nicht passieren. Ja? Er hängt dort im Bahnhof betrunken, weißt du, und dann irgendwann einmal im Winter betrunken, krepiert er, weißt du, und dann landet er noch in Jahannam. Er war in Dunya nichts und in... Wurst. Okay. Wo sind wir stehen geblieben? Al-Thalith. Ihr habt mich wieder dazu gebracht, wir sind vom Thema abgeweicht. Barakallahu fikum. Ich bin sowieso müde. Ja, wir haben noch Zeit, ja? Taib. Die nächste Sorte von Tawahid ist genug, ja? Haben wir genug darüber geredet, oder? Al-Thalith, die dritte Sorte von Tawagid, alladhi yahkum bighayri ma anzal Allah. Derjenige, der nicht mit dem regiert, was Allah offenbart hat. Okay? So eine ist Tagut. Ja? Und seine Tat ist Kufr. Und seine Nähe ist irrelevant. Ja. Merkt euch das, ja? Dass nicht jemand kommt und sagt, ja, aber er hat eine gute Nähe. Was sagt er hier? Yukhadi'una Allah wa alladhina amanu. Sie wollen Allah betrügen und die Gläubigen wollen sie betrügen. Ja? Und jetzt lässt Allah sie im Stich. Allah lässt sie im Stich. Ja? Wer ist jetzt auf Mursi und auf Erdogan rausgegangen? Wer? Jemand, der millionenmal schlimmer ist als Mursi und Erdogan. Ja? Diese Demonstranten, die gegen Mursi sind. Weißt du, was das ist? Sind? Das ist die schlimmste Sorte von Kuffar, von Säkularisten. Und Christen natürlich auch. Ohne die läuft es nicht. Und in Türkei, dieser Vizepräsident von Türkei, wen hat er verantwortlich gemacht für diese ganzen Unruhen in Türkei jetzt? Ha? Jüdisch, das jüdische Lobby. Offen hat er im Fernsehen behauptet, die Juden sind schuld für das, was in Türkei jetzt passiert. Sie hetzen die Menschen auf, dass sie, ja, egal ob Juden oder Muslime oder wer, die, Allah bestraft euch für was? Für eure Unehrlichkeit mit ihm. Ja. Ich fahre sowieso nicht nach Türkei, ist mir wurscht. Vielleicht schon, inshallah. Ja, Istanbul, wie der Professor mir sagt, wird ein zweites Mal erobert. Ja? Istanbul wird ein zweites Mal erobert von Muslimen und vielleicht werden wir dabei sein, inshallah. Mit Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und ja, und alles wird gut, inshallah. Taib. Die dritte Sorte ist der, der nicht mit dem regiert, was Allah verwahrt hat. Und Beweis dafür ist, habe ich den Beweis geschrieben? Ayo. Beweis dafür ist, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Und diejenigen, die nicht mit dem richten, was Allah offenbart hat, das sind Kuffar, Kafirun. Okay? Und diese Aya befindet sich in Surah Al-Ma'idah 44. Wo ist dieser Filzstift? Er war gerade hier. Ein, warte, Shukran. Was soll ich da schreiben? Schau, sehr. Surah Al-Ma'idah 44. Okay? Natürlich werden die Murji sofort kommen und sagen, ja, diese Ayah hat ihren Tafsir und diese... Aber lasst euch nicht davon beeinflussen. Das stimmt, diese Ayah hat seine Tafsir. Aber... Wie ist diese Schubha überhaupt gekommen, entstanden, weil es auch Gelehrte gab, die das vertreten haben? Die Schubha ist entstanden durch Aqidatul Irja. Okay? Gab es bei den Salaf diese Aussagen? Nein, bei den Salaf nicht, sondern die haben... Erste Sache, Aqidatul Irja... Die Irja, die Akida der Murji hat sich reingeschlichen bei einigen Ulema. Eine Sache. Zweite Sache, die haben diese Aya mit der Überlieferung von Hujair ibn Hisham erläutert. Ja? Hujair ibn Hisham überliefert von Abdullah ibn Abbas, dass er sagt, über diesen Kufr, diejenigen, die nicht mit dem regieren, was Allah verbannt hat, das sind wahre Kafirun, Kufar. Abdullah ibn Abbas sagt, nein, leise kufru, alladhi tadhabun ilayhi. Das ist nicht dieser Kufr, den ihr meint, der große Kufr. Okay? Sondern, innama huwa al-kufr dun al-kufr. Das ist ein anderer Kufr. Dieser Kufr, der nicht Kufr ist. Er ist Kufr, aber nicht Kufr, der aus dem Islam rausbringt. Auf jeden Fall, dieser Hujair ibn Hisham wird von Imam Ahmed und anderen Überlieferern und anderen Ulema al-Hadith für da'if erklärt. Er ist da'if. Und damit ist auch diese Überlieferung da'if. Auf der anderen Seite, wenn wir gucken, die Überlieferungen von Abdullah ibn Mas'ud, was sagt er? Ja, er wird gefragt über was? Über die Rishwa, über das Bestechen von einem Herrscher. Er sagt, das ist Kufr, großer Kufr. Okay? Ein Richter wird bestochen, das ist großer Kufr. Okay? Aber ein Richter, der aus seinen Trieben, Hawa, weißt du, zwei Leute haben sich gestritten, weißt du, und er ist unachtsam, weißt du, in Bezug oder er lässt sich von dem einen, weißt du, er regiert halt. Weißt du, in diesem Fall falsch und sowas. Das ist der Kufr, der kleine Kufr, der nicht aus dem Islam rausbringt. Okay? Deswegen sagen wir, es gibt keine Meinungsverschiedenheit unter den Ulema, dass der große Hakim, der Herrscher des Landes, er regiert nicht mit Koran und Sunna, sondern mit einem anderen Gesetz. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit bei derselben, dass der Kafir ist. Die Meinungsverschiedenheit ist bei wem? Bei einem Richter, der... Genau, ein Richter, nicht der höchste Herrscher, der Halifa, der Sultan, sondern ein Richter, nicht der Schiedsrichter. Der Richter in einem, ja, da gibt es Meinungsverschiedenheit. Die eine Meinung, dass er Kafir ist, wenn er nicht mit dem richtet, was Allah offenbart hat in jeder Mesela. Und die andere Meinung ist, dass er, wenn er, weiß, der manchmal so unachtsam ist oder wegen seiner Hawa oder er befolgt seine Shahwa, der errichtet nicht, weiß, der korrekt, wie er sich gehört, dass das große, dass das kleine Kufr ist. Barakallahu fikum. Aber das ist jetzt ein anderes Thema und darüber, das wird uns viel Zeit nehmen. Wir sind auch jetzt, ehrlich gesagt, ziemlich im Verzug. Wir müssen uns beeilen, wir müssen über den Glauben al-Imanu bil Malaika. Wir sind nicht einmal annähernd dran, subhanallah. Khair. Wo sind wir stehen geblieben? Aber jetzt kommt diese Aussage von Sheikh Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh in seiner Risala, also über Tahkim al-Qawanin, das Regieren mit den von Menschen erfundenen Gesetzen, Qawanin, Mehrzahl von Kanun. Okay? Er sagt, inna min kufri al-akbari al-mustabin, wahrlich, zu dem großen, klaren Kufr gehört, tanzilul kanun al-la'in, dass du den verfluchten Kanun, also das verfluchte, von Menschen gemachte Gesetz, menzilete, dass du es auf den Platz stellst, menzilete ma nezzele bihi ruhul amin, dass du es auf den gleichen Platz stellst, mit dem, was der vertrauenswürdige Ruch, Jibril, herabgesandt hat zum Propheten. Dass du sagst, das französische, britische, keine Ahnung, albanische, afghanische Gesetz ist gleich mit dem, was Jibril dem Propheten gebracht hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagt er? Inna min al-kufri al-akbari al-mubin, mustabin. Der große, klare, offene, offensichtliche Kufr ist, dass jemand die anderen Gesetze mit Scharia gleichstellt. Okay? Ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam liyakuna min al-mundhirin. Also das, was Jibril offenbart hat, in das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das ist eine Warnung für die Menschen, ist bilisan in arabin mubin. Das reimt sich alles. Mit der klaren arabischen Sprache fil hukmi bihi bain al-alamin. Und damit er damit unter den Menschen, unter den Geschöpfen regiert und richtet. Wa redi ilayhi in der Tenazu'in al-Mutanazi'in. Und das, wenn sich die Leute uneinig sind oder Streitigkeiten haben, dass sie bei den Streitigkeiten auf Koran und Sunna zurückgreifen sollen. Munaqadatan wa mu'anadatan li qawli Allahi azza wa jal. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wenn ihr euch irgendwo uneinig seid, dann kehrt zurück zu Allah und zu seinen Propheten. Wenn ihr an Allah glaubt und an das, was und an das jüngste Gericht, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا, das ist das Gute und die beste Erläuterung und so weiter und so weiter. Wie gesagt, das ist diese Risala, Tahkim al-Qawani, man sollte sich das, suchst du irgendwo in Arabisch, dann wirst du sofort finden, inshallah. Einige Zeit war es verboten in Saudi-Arabien, aber dann, ja, die Wahrheit kann man nicht verbieten, eben die kommt immer wieder. Alhamdulillah. طيب دي فيرت زورته في التواغيد الذي يدعي علم الغيب من دون الله دي يني جدا بحبتت اكنت السفبورغنة اصلا الله سبحانه وتعالى نو الله كنت السفبورغنة اوكي يمن كومت ون بحبتت ايه كوم gib mir deine Hand, weißt du, ich gucke dir in die Hand und ich zeige dir, ob du eine schöne Frau heiratest oder ob du den Test bestanden wirst. Oder er nimmt so Bohnen, weißt du, oder Knochen und wirft sie so und sagt, oh, das wird kostspielig, weißt du, kostenspielig, zahlst du 100 und ich sage dir alles, was passiert. Und derjenige, der ist Tagut. Wenn du ihm glaubst, was er sagt, bist du ein Anbeter von Tagut. Okay? Was ist ein das Muschel. Ziel, ohne ihm zu glauben? 40 Tage wird das Gebet nicht angenommen. Ah. Wenn du ihn nur fragst, und wenn du ihn glaubst, dann glaubst du nicht an das, was Muhammad a.s. offenbart worden ist. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Alimul Ghaib. Allah ist der Alim. Alimul Ghaib, der das Verborgene kennt. Wala, eni wasalna. Fala, yudhiru ala ghaibihi ahada. Und das Verborgene, was er kennt, er zeigt es niemandem. Illa man irtada min Rasulin. Außer mit wem er zufrieden ist. Und dann erwähnt er Beispiel, zum Beispiel ein Prophet. Okay? Das, was der Prophet uns erzählt hat. Es wird das passieren und das passieren und Dajjal wird kommen und Dajjal wird einen Mann in zwei Stücken schneiden und dann wieder zusammentun und dann wird er sagen, es soll regnen, es regnet. Oder der Prophet hat uns gesagt, es wird Krieg sein zwischen Muslimen und Juden zum Beispiel. Oder der Prophet hat gesagt, diese Religion wird in jedes Haus reinkommen. Überall dort, wo Tag und Nacht kommt, wird diese Religion regieren. Oder wo der Professor mir sagt, überall, mir wurde der Westen und der Osten gezeigt und all das, was ich gesehen habe, dort wird Islam regieren und so weiter und so weiter. Der Prophet, oder das, was wir vorhin erwähnt haben, der Prophet sagt, wir werden Istanbul erobern und dann in einer anderen Überlieferung, wir werden Rom erobern. Okay? Hat der Prophet Gaib, konnte der Prophet Gaib? Nein, konnte er nicht. Das ist das, was Allah ihm erlaubt hat zu kennen. Was ihm Allah offenbart hat oder verraten hat in dem Sinne. Kann man das so sagen? Offenbart hat oder ja, das passieren wird, weißt du? Von den Verborgenen hat ihn Allah einige Sachen erklärt. Sonst kennt niemand das Verborgene. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Niemand zeigt Allah das Verborgene. Illa liman irtada min rasulin. Außer jemanden von seinen Propheten. Wenn jetzt jemand kein Prophet ist, ein Mann kommt und er sagt, ja, ich weiß, was passieren wird morgen oder übermorgen. Wie hat dieser Trottel geheißen? Er hat gesagt, der Erste Weltkrieg, er hat vorausgesagt, wann wir... Nostradamus, ja. Nostradamus war ein Tagut. Okay? Und derjenige, der ihm in dieser Sache glaubt, er hat ihn als seine Gottheit genommen. Ja? Weil nur Allah kennt das Verborgene. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Es ist schon komisch. Es gibt ständig, kommen immer wieder Kuffar im Fernsehen oder im Internet und sowas, wichtige Persönlichkeiten. Priester, Wissenschaftler, Philosophen, keine Ahnung, Professoren, und sagen, die Zukunft gehört Islam. Der Islam wird am Ende siegen. Und Muslime sagen, schon. Subhanallah. Allah sagt das. Und sein Prophet sagt das. Und du guckst so wie ein Elefant, weißt du. Und wenn ein Kafir das sagt, du jubelst und schau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, anstatt dass du Allah und seinen Propheten glaubst und du sagst, das, was sie sagen, das ist nicht, das stimmt natürlich, aber das ist, genau, das ist nicht irgendeine Weisheit von ihm. Er hat 1 plus 1 gezählt, ist 2, okay? Und Er hat es zugegeben. Er hat erkannt, dass Islam sein Schicksal ist. Und Wallahi, je eher die Kuffar erklären, dass Islam ihr Schicksal ist, versiegelt von Allah, desto besser. Wenn ich jeden Kafir attackiert auf der Straße verbal, sage ihm, Islam ist sein Schicksal. Inshallah, Islam kommt, ob du es willst oder nicht. Kein Problem. Salam, sagst du ihm Salam. Salam und Allah, wenn ich tebe al-Huda. Oder du sagst ihm einfach, Aslim Taslim. Aslim Taslim. Nimm Islam an, du wirst dich retten. So hat der Prophet gesagt. Taib, wo sind wir stehen geblieben? Taib. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Und er hat die Schlüssel des Verborgenen, keiner kennt sie außer er. Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Und er weiß, was auf dem Festland und was im Meer ist. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Und nicht einmal ein Blatt fällt vom Baum, dass er es nicht weiß. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Und nicht einmal ein Korn in den Dunkelheiten dieser Erde. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ. Und nichts Feuchtes, Nasses oder Trockenes. Illa fi Kitab al-Mubin, dass das nicht im Kitab al-Mubin ist. Was ist Kitab al-Mubin? Lauh al-Mahfuz in diesem Fall. Ja? Das verborgene Buch oder das Buch der Ereignisse. Wie nennt man Lauh al-Mahfuz? Genau, die bewahrte Tafel. Barakallahu fikum. Ich kann nicht aufstehen, Bruder. Wie ist es mit der Traumdeutung, wenn man zum Beispiel... Mit Traumdeutung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ein Traum ist der 40. Teil eines Prophetentums. Okay? Aber allgemein, das ist eine allgemeine Formel für alle Träume. Wenn ein Traum schön ist, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ist es von Allah und du sollst es erzählen, inshallah ta'ala. Wenn ein Traum böse war, dann ist es von, das ist von Shaitan und du solltest es niemandem erzählen. Und der Shaitan kann dir mit diesem Traum nichts schaden, okay? Aber dass jemand Träume deuten kann, du erzählst ihm einen Traum und er kann es deuten, das ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Hat mit Gaib nichts zu tun, okay? Ist nur einfach eine Gabe. Versetze mich, barakallahu fikum. Taib. Aywa, bismillah. Suratul Jin, 26 und 27. Schaut's her. Jin 26 und bis 27. Okay, das ist die eine Eier. Ihr könnt es darüber ein bisschen lesen und recherchieren. Die zweite, Al-An'am 59. Schaut's. Al-An'am 59. Wie gesagt, inshallah ta'ala, ihr schaut euch dann die Ayat an, liest ein bisschen, könnt darüber ein bisschen suchen, recherchieren. Ja. Seht ihr das? Taib 5. Die fünfte Sorte von Tawagit, الذي يعبد من دون الله وهو راد بإبادتي بالإبادة أو بإبادتي. Fünfte Sorte von Tawagit, das ist derjenige, der angebetet wird und der ist zufrieden, damit angebetet zu werden. Okay? والدليل قوله تعالى ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Allah sagt, und derjenige, der sagt, unter ihnen, unter den Menschen, derjenige, der sagt, ich bin ein Gott, außer min dunihi, außer Allah, ich bin auch ein Gott, oder ich bin ein Gott, فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ, dafür werden wir ihn mit Jahannam bestrafen. كَذَلِكَ نَجْزِهِ الظَّالِمِينَ, weil so bestrafen wir die Zalimin, die Ungerechten. Ja? Habt ihr Leute jemanden, Pharaon zum Beispiel hat gesagt, er wäre ein Gott. Oder der König in der Zeit von wie hat er geheißen? Nemrud. Barakalafik, Nemrud hat gesagt, er wäre ein Gott. Die Schiitischen, glauben Sie, wären auch Götter, la'anahumullah. Okay, das sagen Sie nicht. Ich kann mich erinnern einmal, als ich in der Berufsschule war. Es gab einen, wenn du ihn siehst, es erweckt in dir Mitleid. Sehr großes Mitleid. Okay? Er war behindert. Seine Beine waren zusammen. Okay? Zusammen. Er konnte seine Beine nicht auseinandernehmen und er konnte keine Schritte machen. Okay? Er hat sich mit irgendwelchen komischen Bewegungen ist er nach vorne gekommen. Okay? Erstens. Zweitens, seine Hände waren auch kaputt und sein Gehirn war auch kaputt. Ja? Und ein Schüler sagt zu ihm, erst, was glaubst du, wer du bist? Und er sagt, ich bin Gott. Dann sage ich, Allah, okay, damals habe ich das nicht gewusst. Sofort deine... Okay, er hat schon Matsch bekommen, ich kann das nicht leugnen, aber es ist eine ganz andere Geschichte, ja. Er hat einen Taschenrechner in den Kopf bekommen für diese Aussage. Das war Fitra. Was willst du machen, Subhanallah? Diese natürlichen Veranlagungen. Jemand kommt und sagt, Gott, du gibst ihm sofort eine. Und er stellt sich heraus, dass er ein Shaitan ist. Wie auch immer. Aber jetzt, wenn ich nachdenke, Subhanallah, so einer, mit so einem, wie sagt man, Handicap, so einer Behinderung, er sagt, ich bin Gott. Ja? Was denkst du, wenn so einer gesund wäre, stark wäre, Macht hätte, was wäre da dann? Ach, dann wäre er wie Putin. Er wäre ein Schlachter. Er wäre ein richtiger Tagut, Pharaon. Subhanallah. Würde er. Wenn er so ist, dann sage ich, Allahu Akbar, Allahs Gerechtigkeit. Ja? Es gibt viele Muslime, die so sind. Ich habe einen in Riyadh getroffen. Wir wollten, ihr kennt ihr Hani Refai? Hani al-Refai. Dieser junge Rezitator, er hat so eine dünne, weißt du, so eine hohe Stimme, weißt du, beim Koran lesen. Er rezitiert sehr schön. Hani al-Refai. Und hat dann eine Moschee in Jidda am Strand, eine sehr schöne, große Moschee. Und ja, wir wollten ihn besuchen. Auf einmal haben wir vor der Moschee einen gesehen, einen Araber, Abu Yahya, im Rollstuhl, verkauft Kekse. Okay? Und als die Brüder, wir sind dort gekommen, eine Gruppe, blonde, lange Haare, blonden Bart und sowas. Man hat sofort gesehen, wir sind Ausländer, keine Studenten und sowas. Und die Brüder, die also die Saudis sagen so, Allah Akbar, das sind Brüder, die sind sicher Bosnien, Tschetschenien, weißt du, und so. Die wissen gar nicht, wo das ist, weißt du. Allah Akbar, sagen, Mashallah, Bosnien, Tschetschenien, Dschihad, Allah Akbar, Mashallah. Aber die haben keine Ahnung, wo das ist. Als ob sie niemals einen Atlas in ihrem Leben gesehen hätten. Wallahi. Ja, Geografie ist ein Fremdwort für sie. Al-Muhim, nicht so wichtig. Ja, und dann sagen sie, schau, Abu Yahya, Abu Yahya. Ein Mann im Rollstuhl, dieser Abu Yahya, ja, hat eine Granate hat ihn in Bosnien getroffen, in Zeit von Krieg, ist er gegangen, von Jidda ist er gegangen nach Bosnien, eine Granate hat ihn getroffen und er ist seitdem im Rollstuhl, wisst ihr. Und er verkauft, ich denke mir schon, subhanallah, schau, ein Ex-Mujahid verkauft Kekse vor der Moschee. Aber die anderen Brüder haben mich sofort, wisst ihr, fertig gemacht, wisst ihr. Ich war ja recht jung, die haben gesagt, Alter, was ist mit dir? Wer will Halal essen für seine Familie, was ist mit dir? Ich sage, okay, ich habe gewonnen, ich gebe auf. Er will Halal essen für seine Familie, oder nicht? Verkauft Kekse. Solche Kekse mit drinnen ist so Datteln und ist der Ma'amul nennt man das auf Arabisch. Ma'amul. Ja? Man denkt sich, schau, Allah, ein Mujahid. Dann haben wir mit ihm ein bisschen geredet und so, er hat sich sehr gefreut. Ja, Alhamdulillah. Er war verletzt. Bei so einem, was denkst du, was ist deine Meinung über Allah subhanahu wa ta'ala? Wegen dieser Behinderung, die er jetzt hat. Sein Kreuz ist gebrochen, sitzt im Rollstuhl. Ja? Glaubst du, so einer würde sagen, ich bin Gott? Er ist für Gott gegangen, um Muslimen zu helfen. Für Allah ist er gegangen, um Muslimen zu helfen. Und dafür wollte er nicht einmal ein Dankeschön. Ja? Weil wenn du ein Dankeschön verlangst und erwartest, dann bekommst du keine Belohnung von Allah. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Und das ist ein großer Unterschied. Alle beide haben körperliche Behinderungen. Aber diese eine mit Gerechtigkeit und diese andere mit? Weisheit. Ha? Weisheit. Mit Weisheit, Barakallahu fikum. Okay, Weisheit in jedem Sinne. Aber bei dem ist gerecht und bei dem anderen ist Prüfung. Wie der Prophet sagt, Yubtala al-mar'u ala hasbidini. Der Mensch wird von Allah geprüft, entsprechend seinem Din, seinem Iman. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةً زِيدَ فِي بَلَائِهِ. Wer in seinem Iman und Din Kraft und Stärke ist, Allah vergrößert in seine Prüfungen. وَإِنْ كَانَ فِي إِمَانِهِ رِقَّةً خُفِّفَ عَنْ. Wenn sein Iman schwach ist, خفيف, خفيف, auch bei uns sagt man خفيف, خفيف, egal, schwach und zärtlich ist sein Iman, Allah erleichtert ihn die Sache. Der bekommt trotzdem Belohnung. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allah prüft ihn mit kleinen, ganz kleinen Sachen, weil sein Iman schwach ist. Wie zum Beispiel wir, Alhamdulillah. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn dein Iman groß ist, ja, Subhanallah, es kann passieren, deine Frau stirbt. Und dann, deine Frau, die du liebst, oder dein Kind stirbt, oder du hast einen Autounfall und brichst dir das Kreuz. Ja? Du brichst dir das Ischismus, die Wirbelsäule. Und dann die Ärzte sagen, wir haben wirklich alles versucht, es geht, tut mir leid. Du musst im Rollstuhl sitzen und dir wird klar, es gibt kein Jiu-Jitsu mehr, kein Free-Fight mehr, kein Laufen mehr, diese ganzen Aktivitäten, die du gemacht hast, sind ab heute für dich zwangsläufig gestrichen. Was würdest du sagen? Würdest du sagen, du bist eifersüchtig auf die anderen, du bist neidisch, du bist unzufrieden, du bist kaputt, du sagst du, Qadr Allah, Mashafal, dieses Körper gehört sowieso Allah. Und wenn er will, dann lebt es. Wenn er will, dann bricht er es. Wenn er will, dann lebt es nicht mehr. Aber diesen Iman haben wir noch nicht richtig verwirklicht, subhanallah. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا اللهم اكفنيهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنيهم بما شئت. ها؟ ممتاز. ممتاز. Hättest du gesagt, du musst hier nach und